Ganz am Anfang seiner Karriere stand ein Nummer 1-Hit, die Teddybears To Know Him Is To Love Him, gab es auch auf Deutsch, nur du allein. Im Juli 1960 flog Phil Spector von Los Angeles nach New York, um fortan als Assistent für Jerry Lieber und Mike Stoller zu arbeiten. Inzwischen gehörten die zu den ganz Großen des Pop-Business. Zu der Zeit, 1960-61, produzierte er aber auch schon unter eigenem Namen, eben Second Hand Love für Connie Francis. Und auch der folgende Song stammt noch aus der Zeit, bevor Phil Spector Mitte 1961 seine eigene Plattenfirma gründete. Diesmal als Co-Autor für ein Lieber- und Stoller-Lied. Es war die erste Single für Benny King, nachdem der seine frühere Gruppe Drifters als Leadsänger verlassen hatte. Ganz bekannt bis heute, Spanish Harlem.